Erster er brachte mich in die große Halle. Er maß die Pfeiler. Sie waren 3 Meter breit. Zweiter, die Tür war 5 Meter breit. Die Wände daneben waren 2,5 Meter breit. Die Halle war 20 Meter lang. Dritter, er ging hinein und maß die Tür. Die Pfeiler waren 1 Meter breit. Die Tür war 3 Meter breit. Vierter, er maß den Raum. Er war 10 Meter lang und breit. Er sagte, das ist der heiligste Ort. Fünfter, er maß die Wand vom Tempel. Sie war 3 Meter dick. Die Räume daneben waren 2 Meter breit. Sechster, es gab 33 kleine Räume. Sie waren in 3 Stockwerken übereinander. Sie hielten an der Außenwand fest. Siebter, die Räume wurden oben immer breiter. Es gab Treppen nach oben. Man ging vom Erdgeschoss bis ganz nach oben. Achter, ich sah einen hohen Boden um den Tempel. Das Fundament war 3 Meter hoch. Neunter, die Außenwand war 2,5 Meter dick. Es gab einen freien Platz neben den Räumen. Zehnter, zwischen den Zimmern war ein Platz. Er war 10 Meter breit. Er war überall um den Tempel. Elfter, es gab Türen zu dem freien Platz. Eine Tür war im Norden. Eine Tür war im Süden. Zwölfter, im Westen stand ein großes Gebäude. Es war 35 Meter breit. Die Wand war 2,5 Meter dick. Dreizehnter, er maß den Tempel. Er war 50 Meter lang. Auch das Gebäude war 50 Meter lang. Vierzehnter, die Vorderseite vom Haus war 50 Meter breit. Der Platz im Osten war auch so breit. Fünfzehnter, er maß das Gebäude auf der Rückseite. Es war 50 Meter lang. Es hatte Gänge auf beiden Seiten. Sechzehnter, die Wände hatten Holzplatten. Das Holz war vom Boden bis zu den Fenstern. Die Fenster waren bedeckt. Siebzehnter, über der Tür war alles mit Holz bedeckt. Das war innen und außen so. Achtzehnter, an den Wänden waren Engel und Palmen. Zwischen 2 Engeln war immer eine Palme. Die Engel hatten 2 Gesichter. Neunzehnter, ein Gesicht war wie ein Mensch. Das andere Gesicht war wie ein Löwe. Sie sahen zur Palme. Zwanzigster, die Engel und Palmen waren überall. Sie waren vom Boden bis über die Tür. 21. Die Pfosten der Türen waren viereckig. Vor dem heiligen Ort sah es besonders aus. 22. Da war ein Altar aus Holz. Er war 1,5 Meter hoch. Er sagte, das ist der Tisch für Gott. 23. Die große Halle und der heilige Ort hatten 2 Türen. 24. Jede Tür hatte 2 Teile. Man konnte diese Teile drehen. 25. An den Türen waren auch Engel und Palmen. Vor der Halle war ein Dach aus Holz. 26. Es gab Fenster und Palmen an den Wänden. Die Räume an der Seite hatten auch Dächer.